Ich hab den Großstadt-Smog in meinem Blut, Teer in der Lunge und das Herz auf der Zunge. Ihr wisst, wo ihr mich findet, wenn mich irgendeiner sucht. Ich renne vor den Bullen, ich bin Tempelhofer Junge. Yeah. Ich hab den Großstadt-Smog in meinem Blut, Teer in der Lunge und das Herz auf der Zunge. Ihr wisst, wo ihr mich findet, wenn mich irgendeiner sucht. Ich renne vor den Bullen, ich bin Tempelhofer Junge. Ich bin Tempelhofer Junge, hab die Cops vor der Haustüre. Komm auf Splash und boxe Rapper von der Hauptbühne. Fick auf euren Incest-Rap-Mikrokosmos. Jede Schwuchte will connecten wie ein Hotspot. Sie reichen sich die Hände und sie schlagen sich mit Wörtern. Irgendwelche Hanswurst aus irgendwelchen Dörfern. Ich hab noch nie gefreestert und belasse es dabei. Willst du irgendetwas klären, nimm die Waffe statt dem Mic. Yeah. Ich bin seit 99 unangefochten. In meiner Gegend kommst du wie ein Hund angekrochen. Ich rauche kein Weed und ich trage keine Cap. Merkst du jetzt, du bist nicht meine Kragenweite, Keg. Scheißegal, wir können Schwanz oder Bartlänge messen. Muss mich vor der Kripo aus dem Bartfenster retten. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Ich bleibe Tempelhofer Junge und das bis in alle Ewigkeit. Ich hab den Großstadt-Smog in meinem Blut, Teer in der Lunge und das Herz auf der Zunge. Ihr wisst, wo ihr mich findet, wenn mich irgendeiner sucht. Ich renne vor den Bullen, ich bin Tempelhofer Junge. Yeah. Ich hab den Großstadt-Smog in meinem Blut, Teer in der Lunge und das Herz auf der Zunge. Ihr wisst, wo ihr mich findet, wenn mich irgendeiner sucht. Ich renne vor den Bullen, ich bin Tempelhofer Junge. Ich bin Tempelhofer Junge, diskutiere mit der Faust. Ich ficke eure Mütter und die Schwiegermütter auch. Ich kacke auf Community und kacke auf Applaus. Komm aus Tempelhof und geh nicht unbewaffnet aus dem Haus. Ich hab die stärksten Freunde und das Game in meiner Hand. Und deshalb rutscht jeder Act auf deinem Label meinen Schwanz. Geh im Hoodie durch den Wind, die Kapuze auf dem Kopf. Verticke Teledin und überflute deinen Block. Ich bin kriminell gefährlich, vom Kopf bis zum Fuß. Der Grund, warum du heute noch den Doktor besuchst. Die Jahre, sie vergehen, doch auf eins bleibt Verlass. Auch in Zehlendorf bleib ich mit einem Bein im Knast. Yeah, wir dulden keine Hipster hier in Tempeltown. Ficken eure Mütter auf dem Underground Sample Sound. Ihr fresst den Bordstein, wenn ihr in meiner Gegend seid. Tempelhofer Junge und das bis in alle Ewigkeit. Ich hab den Großstadt-Smog in meinem Blut, Teer in der Lunge und das Herz auf der Zunge. Ihr wisst, wo ihr mich findet, wenn mich irgendeiner sucht. Ich renne vor den Bullen, ich bin Tempelhofer Junge. Yeah. Ich hab den Großstadt-Smog in meinem Blut, Teer in der Lunge und das Herz auf der Zunge. Ihr wisst, wo ihr mich findet, wenn mich irgendeiner sucht. Ich renne vor den Bullen, ich bin Tempelhofer Junge. Yeah.